Hier, riech du mal, ich kenne das Zeug nicht. Moment, mach doch mal leiser. Ich riech gar nichts. Ja, sogar ein Handy. Ein toller Typ. Und das im Internat zitterbar. Ein Gerät nach dem anderen führte Jochen ihnen vor. Lux und Bastian gerieten völlig aus dem Häuschen vor Begeisterung. Oder war es das Getränk aus den blauen Dosen mit dem gelben Stierkopf, das die beiden so anregte? Das Klopfen an der Tür hörten sie nicht. Erst als mit aller Kraft dagegen gedonnert wurde, reagierten sie. Nina, was willst du denn hier? Lux, Bastian, ich muss mit euch reden. Kannst du doch, was ist denn? Kann ich nicht. Bitte kommt mit. Nö, nicht jetzt. Es geht um Bello. Er ist wieder weg. Dann geht ihn doch suchen, du und Nathalie. Ihr habt es schließlich verbockt. Wir können jetzt nicht. Bello ist verschwunden und ihr könnt nicht? Ist das euer Ernst? Ach, nun bleib doch mal locker, Lina. Du verstehst anscheinend nicht. Nein, das verstehe ich auch nicht. Ihr seid gemein. Wir sind Freunde gewesen. Lina war wütend und verzweifelt. Ihre beiden besten Freunde verspotteten sie, hatten Geheimnisse vor ihr und ließen sie